Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute, das heißt, ihr könnt hier bei mir anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Stefan und Stefan ist 37 Jahre alt. Hallo. Ja, schönen Abend, Jürgen. Hallo Stefan. Schön, mal in deiner Sendung zu sein. Wir sind allen Christoph am Mirnlob, gucke schon seit Jahren. Dankeschön. Und gefällt mir auch. Vielen Dank. Was ist dein Thema? Ja, was ist mein Thema? Das heißt, grob gesehen das Thema Prostitution in einer Beziehung. Mhm. Das heißt, ich bin seit 4 Monaten mit einer jungen Frau zusammen, mich auch tierisch verliebt bin. Und die geht halt mehr oder weniger so freiberuflich, um in den Wintermonaten, um die Runden zu kommen, halt über Anzeigen halt mit anderen Männern in die Kiste. In den Wintermonaten? In den Wintermonaten. Also sie, sagen, ist, ne? Ja. Also sie ist keine klassische Prostituierte, nee, sondern so, sie macht das so ein bisschen nebenher. Die macht das so ein bisschen nebenher, ja. Was genau. Macht sie denn so in den Sommermonaten? In den Sommermonaten studiert sie, ist Künstlerin, macht halt Musik. Aha. Lebt halt von den Auftritten, ist aber wohl zu alt, um noch BAföG wohl zu kriegen. Wie alt ist sie? 30. 30, ja. Und das Interessante ist halt, oder das Komische ist, dass ich sie sehr bereits so mal so kennengelernt habe. Ach so. Das heißt, du hast auf so eine Annonce geantwortet? Nein, ich habe selber eine aufgegeben. Und hat sie darauf reagiert? Sie hat darauf mehr oder weniger sich gemeldet, so nach dem Motto und auch unter der Option über Geld. Wie hast du denn, was war das für eine Annonce? Ich suche Mädel, mit der ich mal ins Bett gehen kann und ich zahle auch dafür, oder was? Nein, ach Quatsch, ich hoffe. Nein, das war eine Annonce, suche dominante, reife Frau, im Alter zwischen und überhaupt und sowieso. Achso, da war Geld noch gar nicht im Spiel? Da war Geld noch überhaupt nicht im Spiel. Dann hat sie angerufen und gesagt, ich bin eine reife, dominante Frau. Ja, so eine Art, aber, ich habe einen Brief gekriegt. Aber mich gibt's nicht umsonst, hat sie gesagt. Mich gibt's nicht umsonst. Ich habe dann gesagt, na gut, sowas mache ich nicht und ist dann noch weiter nicht drüber geredet worden. Ja. Naja, und wie das dann mal so weit war, das erste Treffen hing ich dann irgendwie in Seilen, weil ich hab's auch nicht wieder angesprochen, war dann irgendwie ein Zuchtzwang. Ja, du hingst vielleicht im wahrsten Sinn des Wortes in den Seilen? Ja, so ein bisschen, ja. Wie viel hast du bezahlt für das erste Mal? Statt 400 Mark 320 Mark. Wie, sie hat es dir ein bisschen billiger gemacht? Ich musste da ein bisschen handeln, weil ich hatte einfach gar nicht so viel Elten dabei, wie sie halt haben. Aber ich meine, 320 Mark ist ja nur auch eine Stange Geld, ne? Für ein bisschen gedemütigt zu werden, 320 Mark. Ich denke mal, so für 10 Stunden ist das einfach eine von Ordnung. Wie lange? 14 Stunden? 10 Stunden. 10 Stunden? Hm? Gott, was hat die mit dir gemacht in den 10 Stunden? Ich sag mal so, ich hatte damals selber gesagt, also umbringen wäre halt einfacher gewesen. Umbringen wäre einfacher gewesen. Ja, richtig, genau. Also du bist hast eine Affinität zur SM, ja. Und bist ein devoter Mann, ja. Und lässt dich gerne quälen und auspeitschen und demütigen und sowas, als Spiel natürlich, als sexuelles Spiel. Ja, ich meine, es ist immer schwierig da zu unterscheiden, ist das wirklich ein Spiel oder nicht. Ich hatte damals das Gefühl, das wäre kein Spiel. Ja. Na gut, also so hat es angefangen und jetzt seid ihr ein Paar, ein Liebespaar. Ja. Du brauchst nicht mehr 320 Mark zahlen. Nee, brauche ich nicht. Aber es ist ja eine optimale Sache, ne? Du hast jetzt eine Partnerin gefunden, die genauso gestrickt ist, wie du es gerne haben möchtest. Macht es ihr auch Spaß? Offensichtlich ja, ne? Ja, offensichtlich ja. Ja, das natürlich. So, jetzt geht sie aber weiterhin anschaffen, ab und an in den Wintermonaten, wenn es kalt ist, um sich ein bisschen was mehr kaufen zu können oder gönnen zu können. Ja, so eine Art, oder um sich halt einfach die Miete leisten zu können. Wahrscheinlich wohl auch, um damit der Kühlschrank voll ist, halt, um einfach überleben zu können. Das heißt, der Winter steht vor der Tür und dir geht dahinter Hintern jetzt auf Glatteis. Man kann aber unheimlich ruhig arbeiten und leben und überhaupt, wenn man weiß halt, ich sag mal so, man arbeitet abends oder so und weiß halt, die Freundin, die man liebt halt, ist am, ich sag mal so, macht mit anderen Männern die gleichen Sachen halt, wodurch man sie selber kennengelernt hat und ist einfach ein ziemlich beschissenes Gefühl. Glaube ich. Also, die letzten Monate hat sie es nicht gemacht, da war ja nun Sommer und es steht jetzt an. Hast du zu ihr gesagt, dass du das eigentlich nicht willst, dass du das nicht möchtest? Ich habe das angesprochen, ja, dass ich da richtig Schwierigkeiten mit habe. Ja. Wie reagiert sie darauf? Erst ziemlich Hintergrund, wieso ich gestern Abend euch angerufen habe, so in die Ecke von wegen, naja, ich weiß ja, dass sie mich halt lieb hat und... Was? Dass sie was? Ich wüsste halt, dass sie mich halt lieb hat und dass das da überhaupt nichts ausmachen würde. Und wo ich auch dann darauf geantwortet habe, naja, das ist ja für sie auch unheimlich einfach. Sie ist mehr oder weniger die Täterin da, ich bin das Opfer. Sie tut wahrscheinlich auch mit einem gewissen Maß an Spaß auch noch so dabei, sonst würde sie es wohl nicht tun. Das macht das dann wahrscheinlich auch noch eine Ecke schwieriger. Bedient sie denn ausschließlich so Männer, die so gestrickt sind wie du? Also ist sie so eine mehr oder weniger kleine Domina? Ja, das stimmt so, ja. Also sie lässt sich letztendlich gar nicht davon abbringen und sie sagt, ich will das machen, egal ob wir beide jetzt zusammen sind. Ja, so in der Art. So klar hat sie es irgendwie dann schon gesagt. Nicht ganz so klar, aber es kommt trotzdem so klar rüber. Man muss das ja nicht unbedingt so in Worte fassen, aber schon. So, jetzt stehst du da, Stefan, 37 Jahre alt, ein ganz normaler junger Mann, sexuell eher dann doch der Devote. Ja, so ein bisschen schon. Und und was willst du jetzt machen? Ich könnte das nicht, was du da eventuell vor dir hast. Ich könnte es nicht, ich würde wahnsinnig. Ja, ich versuche mich halt mit zu arrangieren, so mehr oder weniger. Wie kann man sich damit arrangieren, dass die Freundin ab und zu mal nachts weggeht und vielleicht 10 Stunden einen anderen Mann sexuell nach allen Künsten verwöhnt? Ja, ich habe darum gebeten, dass es mir mitteilt vorher, wenn das so ist, dass ich immer so spontan in der Wohnung stehe oder nächsten Morgen und... Na gut, wenn sie es dir mitteilt, dann sitzt du zu Hause und überlegst, jetzt macht sie wahrscheinlich genau das und das und das und das ist doch noch irgendwie vielleicht doch noch schlimmer, oder? Vom Gefühl her, vom Bauch her empfinde ich da genauso, ja, stimmt. Aber ich frage mich gerade so, du sagst, ihr seid groß verliebt seit vier Monaten. Ist sie in dich auch wirklich groß verliebt seit 4 Monaten? Sie sagt mir, dass sie mich liebt, ja. Tut man denn das einem Menschen, den man liebt, an, wenn man merkt, der leidet da so drunter? Ich würde es nicht tun. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Natürlich dann wiederum die andere Option, nach dem Motto, so verhungere ich jetzt, oder... Ja gut, aber es wird ja nun, viele, viele Menschen verhungern auch nicht, weil sie das nicht machen. Ne? Also da gibt es ja sicher andere Mittel und Wege, das Geld zu verdienen. Gut, ich denke, ich versuche mich da selber auch teilweise über eigene Ausreden von mir selber dann halt, mir das selber ein bisschen einfacher zu machen, soweit es geht. Kannst du ihr denn nicht ein bisschen Geld geben oder sie ein bisschen unterstützen, wenn sie denn nun so arm sein soll? Nee, ich bin zurzeit selber in einer neuen Ausbildung. Ach so, also das kann ich wohl. Das letzte halbe Jahr mehr oder weniger arbeitslos, es geht nicht. Ich würde es sonst gerne tun. Nichts Stefan, also ich könnte es nicht und ich würde das vielleicht, ich würde die ganze Sache so hochkochen und sie vielleicht sogar zu einer Entscheidung drängen. Also entweder wir und unsere große Liebe, wenn sie dann eine große Liebe ist, oder geh du anschaffen. Ja, ich werde halt in die Ecke halt so reingedrängt von wegen, was bin ich denn für Sensibelchen und stell ich doch nicht so an oder zur Not halt auch die Nerven. Dann würde ich sie in die andere Ecke hineindrängen. Wenn du mich liebst, dann machst du das nicht. Ja, ich halte das ja auch, wie gesagt, eigentlich für eine Selbstverständlichkeit. Das macht man nicht, wenn man jemanden liebt. Und man will doch nicht, dass der, den man liebt, leidet. Da mache ich doch alles auf der Welt, um den Menschen froh zu stimmen, glücklich zu stimmen. Punkt. Aus. Gar keine Diskussion. Ich habe einen echten dreisten Spruch gestern gekriegt, der hat mich echt auf die Palme gebracht, so richtig gut drei. Ich müsste doch trotzdem wissen, halt, dass sie mich liebt. Ja, die Dame scheint aber wirklich auch sehr dominant im Leben zu sein. Was? Sie ist so dominant im Leben. Jetzt ist die Frage, ob du das jetzt mit dir machen lässt oder ob du im Leben vielleicht ein Kerl bist und sagst, nein, mache ich nicht mit. Da werde ich wahrscheinlich wohl nicht ganz so viele so Optionen haben, denke ich mir mal so. Wenn ich anfange, da wirklich drunter zu leiden, muss ich das Ganze wohl... So sehe ich es auch. ...an Nagel hängen, wahrscheinlich. Das ist natürlich blöde, weil damit lebt sie es absolut beschissen. Ja. Aber so ist es dann nun mal, Stefan. In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne. Alles Gute. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Dankeschön, tschüss. Meine Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über was. Ich habe Bert jetzt am Telefon und Bert ist 35 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Bert, was ist dein Thema? Ja, also ich liebe Extruder, ich liebe Maschinen. Du liebst Extruder? Ja. Was ist da? Extruder? Genau, sag mal, kann das vielleicht ein bisschen lauter rüberkommen? Ja, das kommt allmählich jetzt lauter. Das baut sich immer so ein bisschen auf. Aha. Ja. Du bist aber auch recht verknackt, muss ich sagen. Die Leitung ist auch nicht so optimal. Wir versuchen das mal. Also du liebst Extruder. Ja, genau, ja. Was ist denn ein Extruder? Eine Maschine, sagst du? Was für eine Maschine? Das ist eine Maschine, die halt, mit Stoffen, ob das jetzt Kunststoff ist oder Zement oder sowas, halt Umwandlungsprozesse macht, zum Beispiel aus Staub oder Granulat einen Brei macht. So. Ja, da lachst du selbst auch. Da muss ich jetzt auch erstmal lachen. Ich kann mir diese Maschine natürlich nicht vorstellen. Ich sehe jetzt irgendeine riesen Maschine, die Aus Granulatbrei macht, ja. Genau, ja, das ist halt, ich stehe auf den Typ Schnecke in Zylindermaschine. Da dreht sich also so eine lange Spiralschnecke in so einem Stahlzylinder. Ja. Und da ist halt auch der Einfülltrichter, da hast du Getriebe dran. Und ja, da ist halt, je nachdem, was für eine Maschine ist, ist für welchen Zweck, für welche Industrie ist dann halt der Austrittskopf da, der Speicherkopf in der Kunststoffindustrie, der Blaskopf. So, jetzt müssen wir mal abbremsen. Also du redest jetzt irgendwas über eine monströse Maschine, wo sich eine Schnecke, ich kenne solche Maschinen aus dem Fernsehen auch, wo sich so Schnecken in Röhren drehen. Genau, ja. Genau. Jetzt bin ich im Moment nicht so ganz schockiert oder erstaunt, was du da gerade erzählst, weil ich nämlich vor Monaten, ja, ich weiß, ein halbes Jahr her, jemanden hier hatte, der eine erotische Beziehung zu seiner Heimorgel hat. Ja, deswegen, über den kam ich ja jetzt in die Sendung rein. Über den kamst du in die Sendung genau, rein? Genau, über den Joachim kam ich in deine Sendung rein. Der hat gestern, ich war gestern bei ihm zum ersten Mal, dass ich ihn live getroffen habe, ich war bei ihm zu Besuch. Ach, den hast du über unsere Sendung kennengelernt? Ich habe den kennengelernt über eure Sendung. Ich habe an euren Sender mich gewendet. Ja. Ich konnte nicht deine Hotline anwählen, weil ich kein modernes Telefon habe. Da ja, kam ich nicht rein. Da habe ich also bei eurer Zentrale angerufen. Ja. Und die haben halt meine Nummer hinterlegt. Ja. Und dass der Olli, dass dann halt die Leute, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, durch uns ist der Kontakt zustande gekommen zwischen dir und unserem Heimorgel-Freak, ja, sage genau, ich jetzt mal so. Ja. Und das ist ja abgefahren. Und gestern warst du bei ihm? Genau, zu Besuch. Bei Joachim? 2 Tage so, ja. 2 Tage? Ja. Und ihr habt eure Informationen ausgetauscht? Genau, wir haben total geschwärmt und wir konnten mal unseren Gefühlen und Sehnsüchten so richtig laufen lassen, gell? Also, ich erinnere mich natürlich sehr gut an das Gespräch mit Joachim, der diese erotische Sehnsucht oder auch das Verhältnis zu der Heimorgel hat. Ja. Jetzt hast du noch was viel Abstruseres zu erzählen. Nämlich, du stehst auf eine Werkzeugmaschine, eine Maschine in einer... keine Werkzeugmaschine. Nein, eine Maschine in einer Fabrik, wollte ich ja, sagen. Ja, eine Industriemaschine ja, halt, ja. Nun kann man sich, eine Heimorgel kann man sich zu Hause in die gute Stube stellen und kann die streicheln und kann erotische ja, Gefühle haben. Aber wie machst denn du das mit dieser Maschine? Ja, ich habe so eine Maschine auch live kennengelernt, so halt, ich habe ja mein ganzes Leben lang mich nur Maschinen verliebt. Und dann habe ich ein paar Fabrikanten getroffen. Und der hat mich ganz spontan zu einer Werksbesichtigung eingeladen. Mhm. Und mich hat er schon so angetörnt, wenn ich da so in diese Hallen kam, die schweren Metallteile hergestellt wurden und sowas, der baut die Maschinen unter anderem. Und wie gesagt, auf dem Lagerplatz, dann war da so ein Schneckenkneter für Schüttgut, also für Zement oder so, gell? Und das glänzte auch so schön. Und da habe ich mich halt sofort verliebt drin. Und dann bin ich auch mal die Nacht dahin und bin also auch mit ihr zärtlich gewesen. Du warst mit der Maschine zärtlich? Ja, genau. Einmal erst bisher, oder? Ja, ich kenne die Maschine erst seit Anfang Oktober. Ich war nur erst einmal da. Ach so, ja. Und du bist da nachts hingeschlichen? Ja, genau. Also zuerst war es so ein Rundgang mit ja, dem Chef und hinterher bist du nachts hingeschlichen und warst zärtlich mit der Maschine? Genau, ja. Was heißt das, du warst zärtlich mit der Maschine? Ich habe sie gestreichelt und geküsst. Ja. Und ich führe auch also so innere Gespräche mit den Maschinen. Das ist die Liebe, manchmal spreche ich auch laut aus. Und pass auf, gleich, jetzt müssen wir mal einen Schnitt machen. Jetzt denken natürlich, ich bin ganz sicher, 90% der Leute, die damals das Gespräch nicht mitbekommen haben, ist der Domian bescheuert mit dem, dass er mit dem Bert redet? Und ist der Bert bescheuert? Was soll das Ganze? Ich weiß aber von dem anderen Anrufer, dass das alles eben nicht so witzig und so schräg ist, sondern dass da eine sehr große Ernsthaftigkeit hintersteht. Ja, ja. Bei Joachim war es so, und ich vermute, dass das bei dir genauso ist, dass du auch ein transsexueller Mensch bist. Genau, das stimmt, ja. Ja. Und so hat er das nämlich auch erklärt. Wir können jetzt vielleicht auch über dich reden. Wie kam das denn? Also nur vielleicht vorab die Frage, in welchem Körper bist du zur Welt gekommen? Ich bin als Frau zur Welt gekommen. Ja, und wie sieht das jetzt aus? Lebst du noch immer im Körper einer Frau? Ich habe die Brüste abnehmen lassen. Ich habe auch jahrelang Hormone genommen. Dann habe ich sie einfach, ich habe die wieder abgesetzt, weil mich dieser ganze Männerstress, dieses immer besser sein müssen oder irgendwie, dass mich so blöde Bemerkungen mehr verletzt haben und dass ich so irgendwie so abhängig war, dass andere, als Mann ist man das wahrscheinlich. Also ich habe jedenfalls gehabt mit den Hormonen, gell? Dass man so abhängig ist von was andere über einen denken oder ob die einen bewundern oder runtermachen, gell? Das heißt, du hast keine Brüste mehr, aber noch eine Scheide. Bescheid habe ich vollkommen, ja. Die hast du auch. Mhm. Und die Hormone habe ich halt vor fast 7 Jahren abgesetzt. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich sehr weiblich bis auf den Bart. Die Brüste sind auch irgendwie wieder nachgewachsen. Ja. Nun hat damals der Joachim, der Mann mit der Heimorgel, das so erklärt, dass er aufgrund seiner mangelnden Identität, die er in frühen Jugendjahren nicht hatte, er sich nie auf Menschen hat konzentrieren können, was seine sexuelle Sehnsucht anbelangt. Also ich glaube nicht, dass es die mangelnde Identität ist. Es hat einfach geknallt. Also wenn halt so eine Apparatur steht oder sowas, das ging mir ja ganz genauso. Ja, nee, ich habe es nicht zu Ende erklärt. Also mangelnde Identität insofern, dass er nicht wusste, ob er sich auf eine Frau konzentrieren soll oder auf einen Mann. Ja, er würde sich genauso wie ich sofort auf eine Maschine konzentrieren. So, darauf will ich hinaus. So war es bei dir nämlich auch. Ja, genau, ja. Also das heißt, dass du in frühester Jugend schon solche... Ja, früheste Kindheit auch schon sehr, wo ich jetzt zurückblicke, was ich damals natürlich nicht wusste, wie man das nennt, also was eigentlich schon eindeutig sexuelle Fantasien sind. Mhm. Ja. Hast du jemals in deinem Leben einen sexuellen Kontakt mit einem Menschen gehabt? Nein. Noch nie? Nein. Liebst du? Bist du fähig zu lieben? Ja, sehr. Wen liebst du? Die Maschine. Bist du fähig, einen Menschen zu lieben? Freundschaftlich, aber nicht erotisch, so mit dieser ganzen Leidenschaft und verschlingen wollen und immer nur daran denken, von Aufstehen bis zum Einschlafen und dieses Schwärmen und Anhimmeln, so, weißt du, das geht nicht bei Männern. Nun ist das ja eine eine Maschine, die eben in dieser Fabrik ist, von der du gerade gesprochen hast. Ja. Was waren das denn früher für maschinenähnliche Gegenstände, in die du dich verknallt hast, wenn man das mal so ausdrücken kann? Ja, sicher. Ja, so mit 13 habe ich mich in Apollo 11 verliebt. Das war so 10-jähriges Jubiläum von der Mondlandung, da hatten wir das zufällig noch im Englischunterricht. Mhm. Da habe ich mich wie irre verknallt in Apollo. Mhm. Und Skylab auch noch, ja. Mhm. Und später, wie ging es dann weiter? Die Atombombe. Die Atombombe? Genau, ja. Als Gegenstand? Ja. Warum muss es gerade die Atombombe sein? Das könnte an sich ja nur so ein bombenähnliches Gebilde sein. Ja, das ist auch so, weil halt in der Kernenergie, das ist eine ganz besondere Liebe, die sich auch so wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen hat. Die Kernenergie, das ist ja wohl in einem Metall, also im Uran, also immense Kräfte drin. Mhm. Und das hat mich auch irgendwie wahnsinnig erregt. Also sowohl emotional als auch sexuell. Also ich glaube, dass das äußerst kompliziert ist und schwierig ist jetzt für viele Menschen zu verstehen. Ich glaube, dass immer noch viele denken jetzt, der hat ja eine Klatsche, der Bert. Ne? Das wirst du wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Ja. Das ist ja nun auch äußerst ungewöhnlich. Und viele denken wahrscheinlich immer noch, der Bert verarscht den Domian. Nee. Ich bin auch sicher, dass du mich nicht verarscht im Moment und überhaupt. War das denn für dich, als du dann älter wurdest, Jugendlicher und in die Pubertät kamst, war das sehr schwierig für dich, das einfach so zu akzeptieren, dass du nun mal auf Gegenstände stehst und nicht auf Menschen? Ja, also das war immer so, dass ich empfand mich als der Richtige, als der ideale Teil, der sich so entwickelt. Ich habe die ideale Richtung getroffen und sozusagen die anderen, die haben irgendwie die Mauerrichtung getroffen. Ach so, du meinst, so krass ist das bei dir. Du meinst, ja, du stehst auf der richtigen Seite, rechten Seite, und wir alle sind irgendwie ein bisschen neben der Kappe. Ja, dass das halt nicht so toll ist, weil ich bin selber ein Mensch. Da ist nicht so die Andersartigkeit da. Ja, aber es ist so, also uns erscheint es natürlich absurd, wenn du sagst, ich kann nur Maschinen lieben. Also erotisch, ja. Aber lieben bedeutet ja nur auch ein Geben und Nehmen. Ja, eine Maschine, genau, kann das ja nun nicht. Doch. Was gibt dir denn eine Maschine? Ich spüre, wenn ich bei der Maschine bin, dass sozusagen die Wellen, das auf mich übergeht, dass sie mich liebt und dass ich sie liebe. Und dass ich die Maschine ehre und also, dass ich ein richtiges partnerschaftliches Leben mit ihr führen will. Klingt schon sehr absurd. Klingt wirklich sehr absurd. Sie kann ja im Prinzip nicht geben, weil sie einfach ein Gegenstand ist. Sie kann ja nicht, sie kann dich ja nicht zurücklieben. Das ist ja keine Person. Ja, das ist ja so, wir wurden ja alle in der Schule so erzogen, irgendwie Freundschaft oder Liebe, das ist was über Worte und Kommunikation weitergegeben wird. Und sozusagen das... Und alles andere, wo das nicht in Worten ausgedrückt werden kann oder in Handlungen ausgedrückt werden kann, das ist ja Quatsch, aber das stimmt ja nicht. Mhm. Ich meine, Gott hat nicht nur die Menschen bewusst geschaffen. Sonst wäre diese ganze Welt, dieser ganze Kosmos, ist ja der größte Teil dieses Universums, ist nicht biologisch. Mhm. Ich merke schon, da steckt also eine ganze Ideologie bei dir dahinter. Jetzt habe ich aber noch eine ganz, ganz pragmatische, praktische Frage. Ja? Wenn du da in diese Fabrik gegangen bist, ich habe es mir aufgeschrieben, Extruder, ne, so heißt dieses Ding da. Ja. Hast du da, geht es so weit, dass du körperlich auch einen Orgasmus mit der Maschine hast? Eine schöne, starke sexuelle Erregung. Eine Verschmelzung. Mhm, So, jetzt frage ich nochmal ganz zum Schluss. Du fühlst dich so, wie du deine Sexualität lebst, fühlst du dich in Ordnung und okay und gesund? Ja, genau, ja. Du bedarfst keiner psychologischen Betreuung oder keine Therapie oder sowas? Nein. Das lehnst du klar ab? Genau, ja. Und hast du denn schon mal vorher, bevor du das Gespräch mit Joachim, dem Heimorgelmann hier bei mir in der Sendung gehört hast, von anderen Menschen erfahren, dass die auch so gestrickt sind? Ich genauso wie der Joachim jage ich seit Jahrzehnten solchen Berichten hinterher. Mhm. Und das Einzige, was ich war, habe ich 83 gefunden, und zwar im Berliner Verlag Kommunikation und Ästhetik. Mhm. Da war über einen Professor Trautmann, der hat eine Sammlung angelegt von Gegenständen, die also sexuell und erotisch geliebt wurden. Aha. Aber dieses Thema ist wenig verbreitet. Stimmt, und ja, schade, ja. Immer wenn ich den Leuten, wenn ich Freunden und Bekannten davon erzählt habe, die bekamen immer ganz große Augen und sagten, das kann doch gar nicht wahr sein. Jetzt haben wir einen zweiten Vertreter in der Sendung gehabt, nämlich den Bert. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Ihr beiden habt euch gestern nett unterhalten. Und ja. Bleibt da jetzt auch noch ein Kontakt bestehen demnächst? Oder? Ja, sicher, ganz sicher, ja. Gab es denn eigentlich, ihr habt ja von euren Vergangenheiten, über eure Biografien wahrscheinlich gesprochen. Ja, gab es da viele Gemeinsamkeiten zwischen sehr euch? Sehr viel gemein. Sehr viel, ja. Also genau, die Kindheit war auch ganz genauso gewesen. Mhm. Dieses Umschwärmen und drumherum schleichen so und dieses Verliebtsein, diese total so... Mhm. Also, es ist schon sehr, sehr merkwürdig für jemanden, der das natürlich nicht so empfindet. Aber es gibt halt wirklich ganz viele Dinge auf dieser Welt und im Bereich Sexualität sowieso Unmengen von Schattierungen und Seltsamkeiten. Ich danke dir für deinen Anruf, Bert. Und ja. Du grüßt den Joachim herzlich von mir. Mache ich, ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, das ist ja nun wirklich schon sehr, sehr verrückt. Also ich kann euch vergewissern, dass die, oder versichern auch, dass die Sache damals mit dem Menschen, der über seine Heimorgel erzählt hat, definitiv kein Fake war. Definitiv nicht. Und deshalb war es mir jetzt auch relativ einfach, mit dem Bert da so drüber zu sprechen. Und normalerweise hätte ich vielleicht direkt gesagt, komm, vergiss es und tschüss und raus hier aus der Sendung. Aber... es gibt wirklich sehr viele seltsame Dinge. Janine, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Janine. Hast du gerade mitgehört? Ja, habe ich. Wie findest du das? Was denkst du dazu? Naja, ich finde es ein bisschen seltsam, aber ich kann es mir wohl vorstellen. Kannst du dir schon vorstellen? Ja, also dass es sowas gibt schon. Ja, ja. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr, sehr schräg, ne? Irgendwie. Ja, irgendwie schon. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe ein großes Problem. Und zwar betrüge ich meine Freundin mit ihrem Freund. Deine Freundin, gar deine beste Freundin? Ja, meine allerbeste Freundin. Deine allerbeste Freundin? Ja. Wie lange seid ihr schon allerbeste Freundin? Oh, das ist schon über 10 Jahre. Also immer schon, also im Kindergarten quasi, aus der Grundschule oder so. Ja. Ja. Und wie lange sind die beiden zusammen schon? Die beiden sind schon so ungefähr 7 bis 8 Monate zusammen, also so genau weiß ich das auch nicht. Und wie lange läuft das zwischen dir jetzt und dem Jungen? Und zwischen uns läuft das 2 Monate schon. Von wem ging das aus? Von ihm oder von dir? Ja, also den ersten Schritt hat er getan, aber wir wussten das wohl schon länger, dass wir uns so halt ineinander verliebt haben. Wir wollten uns das nur nicht eingestehen. Hm. Jetzt laufen da 2 parallele Sachen nebeneinander. Ja, genau. Und deine Freundin weiß natürlich von nichts. Nee. Gar das nichts. Ist es ja. Und ich stelle mir die Situation sehr heftig vor, dass du mit deiner Freundin vielleicht Beziehungsprobleme besprichst, die sie mit ihrem Freund hat. Ja, deswegen geht es mir auch ziemlich schlecht im Moment. Ist denn bei denen in der Beziehung so einiges auch im Unreinen und Krisels da? Ja klar, schon ein bisschen, weil das lässt ihn ja auch nicht kalt. Wenn wir beide zusammen sind, kann er sich... also mit ihr dann nicht so geben wie mit mir, weil er sagt halt, dass er mich liebt und ich meine, er sagt auch, dass er sie noch ein bisschen liebt, aber durch mich halt ist das ziemlich abgeschwächt und jetzt, naja. Kannst du denn deiner besten Freundin überhaupt noch in die Augen gucken? Nee, überhaupt nicht. Also ich schäme mich so und ich habe so ein schlechtes Gewissen und da komme ich kaum noch mit klar. Ja. Seht ihr euch denn viel? Trefft ihr euch viel? Also ja. Du und deine Freundin, meine ich. Ja, aber jeden Tag. Jeden Tag. Kriegt sie denn bei dir nicht auch irgendwie mit, dass da was nicht stimmt und dass du völlig verspannt bist? Naja, also bis jetzt noch nicht. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, ob sie irgendwas ahnt oder so. Also darauf angesprochen hat sie mich noch nicht. Also jetzt ist mir die Rolle von diesem Jungen sehr unklar. Er sagt, er liebt deine beste Freundin auch immer noch so ein bisschen. Aber dich liebt er ganz groß, sagt er. Ja. So, und warum macht er nicht Schluss? Einfachste Frage der Welt. Warum macht er nicht Schluss? Ja, weil er weiß natürlich nicht, wie er sich jetzt auch so verhalten soll. Und ich meine, also die beiden sind ja auch schon ziemlich lange zusammen. Naja, 8 Monate. Ja. Die sind nicht 3 Jahre zusammen. Ja, trotzdem. Trotzdem, ja, ja, schon. Also für sie ist das auch so die große Liebe und sie hängt auch total an ihm. Kann es sein, dass der junge Mann auch ein bisschen feige ist und vielleicht so 2 Feuerchen am Brutzeln hält? Naja, er redet schon mit mir darüber, dass er gerne Schluss machen würde, aber... Aber, das ist die Frage. Aber warum nicht? Ja, er möchte sie halt nicht verletzen. Ja, er verletzt sie doch... Aber Janine, was ist denn das für ein Argument? Er verletzt sie doch ganz böse im Moment, was er tut. Ja, das tue ich auch. Ja, du tust es auch, davon abgesehen, ja. Aber ich rede jetzt im Moment über ihn. Was heißt, er will sie nicht verletzen? Er betrügt sie nach Strich und Faden. Ja. Was Schlimmeres gibt's gar nicht. Dann ist es doch fairer und klarer, wenn man einmal sagt, es geht nicht mehr, dann ist die andere Seite, deine Freundin, wahrscheinlich sehr traurig und ja, sehr niedergeschlagen, aber dann weiß sie zumindest, woran sie ist. Aber dieser Zustand ist doch unhaltbar. Ja, aber ich meine, er liebt sie ja auch noch ein bisschen und er will sie ja auch nicht als Freundin verlieren, so wie ich. Nee. Also, komm, ein bisschen gibt's nicht. Also ein bisschen lieben und hin und her. Wenn er zu dir sagt, er liebt dich, so, dann ist das eine Aussage. Er liebt dich und ein bisschen da hinten noch die andere Freundin ist völliger Unsinn. Der hält 2 Eisen im Feuer, sag ich dir. Der ist zu feige, Schluss zu machen. Ja, ich bin auch zu feige, ihr das zu erzählen. Und du bist zu feige, es ihr zu erzählen. Und du hast es, was natürlich auch sehr schlimm ist, du hast es mitgemacht und angefangen. Ja. Nun kann man sagen, gut, wenn die Liebe so groß ist und wenn sie dahin fällt, kann so etwas vielleicht passieren. Ja, dagegen konnte ich mich schlecht wehren. So, aber dann muss man so schnell wie möglich reinen Tisch machen. Jeder Tag, den du jetzt weiter lügst, ist eine weitere schlimme Verletzung und eine Beschmutzung eurer Freundschaft, die du begehst. Aber ich will sie auf keinen Fall verlieren, weil sie ist meine allerbeste Freundin. Janine, dieses Risiko musst du aber jetzt in Kauf nehmen, dass du sie verlierst, wenn du den Jungen hast. Das wäre ja auch nur allzu verständlich von ihr, wenn sie sagt, nee, mit dir, Janine, will ich nichts mehr zu tun haben. Wäre verständlich. Damit musst du einfach leben, anders geht es nicht. Du kannst nicht beides haben. Du hast im Moment beides und fühlst dich hundselend. Ja. Ja. Also musst du jetzt darauf drängen, bei ihm auch, dass klar Tisch gemacht wird. Wenn dir klar ist, du möchtest diesen Jungen haben, du liebst diesen Jungen, dann sage ihm, dann bestehe darauf, dass er es ihr sagt oder es... Er muss es eigentlich sagen. Und dann muss es, dass ihr miteinander vielleicht auch nochmal redet, ihr beiden Mädels. Also dann bricht eine Welt zusammen, ist mir völlig klar. Aber das ist jetzt so verfahren, die Situation. Durch noch mehr Lügen kommt ihr da nicht raus. Oder ihr trennt dann euch. Dann verliere ich die 100%. Ja, oder, das weiß ich. Oder ihr trennt euch, du trennst dich von dem Jungen. Willst du das? Ich glaube, dann könnte ich mich eher von ihm trennen. Oh, das ist natürlich eine Aussage. Das ist natürlich eine tolle Aussage. Sie ist mir so wichtig. So eine Freundin finde ich nie wieder. Also sie ist dir wichtiger als das Verliebtsein jetzt in den Jungen? Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann schon. Mhm. Natürlich ist er mir auch sehr wichtig, sonst hätte ich das ja alles nicht 2 Monate schon mitgemacht. Aber Janine, wenn dir die Freundin so wichtig ist, ne, verstehe ich nicht, dass du das überhaupt hast angefangen. Ja, am Anfang konnte ich mich nicht dagegen wehren. Mhm. So, das ist natürlich jetzt eine neue Problemlage. Wenn du sagst, dass sie dir eigentlich wichtiger ist als der Junge, dann musst du Schluss machen. Du musst auf jeden Fall jetzt irgendeine Entscheidung treffen. Im Moment lässt du ja alles so laufen. Ja. Und das ist das Schlimme daran. Weil ich zu feige bin. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ich trenne mich jetzt von ihm, und du wirst es ihr irgendwann sagen. Vielleicht verzeiht sie dir. Vielleicht sagt sie, toll, die Janine hat sich für mich entschieden. Das ist natürlich ein grandioser Freundschaftsbeweis. Mhm. Toller geht's ja gar nicht mehr. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, du musst eine Entscheidung fällen. Entweder zu deiner Freundin oder letztendlich zu dem jungen Mann. Und der muss dann Schluss machen mit deiner Freundin. Ja. Und so geht's. So, und jetzt müsst ihr ran. Jetzt muss was geschehen. Du musst ran. Ja. Wenn es auch noch so schwer ist. Ich habe ja immer noch ein bisschen, Verdacht, dass der Bursche euch beide so ein bisschen an der Leine hält, und um zwei Mädels zu haben. So einen kleinen Verdacht habe ich da. Ja, ich weiß es nicht so genau. Mhm. Janine, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Mhm. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei dem, was du jetzt machst. Und du musst was tun. Okay. Alles Liebe. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Susanne. Susanne, ich muss meine Regie mal fragen, wen wir jetzt machen. Ich habe ja eine Kati. Ah, Kati 24 und Ruth 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit wem? Ich habe zwei Frauen an der Strippe. Ja, ich bin Kati jetzt. Du bist Kati. Ja, und ich hatte am Montag schon mal mit dir gesprochen. Da ging es um das Epilion. Ja, natürlich. Und um Dolly. Ja, natürlich. Wir erinnern uns alle gut. Du bist die lesbische Frau. Ja. Die großen Spaß daran hat am Auszupfen von Härchen, ne? Mhm. Und dabei eine sexuelle Erregung spürst. Ja. Und du hattest so Scheu, deiner Partnerin das zu sagen, ne? Ja. Ihr das zu offenbaren. Mhm. Weil sie Angst hatte, dass sie dich, weil du Angst hast, dass sie das irgendwie pervers findet. Genau. Ha, jetzt sehe ich hier, dass Ruth auch dran ist. Ich habe ja schon die Vermutung, dass ihr miteinander geredet habt. Ja, ich habe mich dann doch getraut. Aha. Habe es ihr dann gesagt und sie tat überhaupt nicht irgendwie, wie sagt man, überrascht. Aha. Sie meinte sofort gleich, ja, das habe ich doch gewusst. Ach, dann gib mir mal die Ruth. Ja. Gib sie mir mal bitte. Ja. Hallo Ruth. Hallo. Ich grüße dich herzlich. Wir haben wunderbar miteinander geplaudert, die Kathi und ich, am Montag. Ja, das hat sie mir erzählt. Ja, und sie hatte schon Sorge, dass du böse bist, wenn sie hier anruft und das hier erzählt. Nee, und sie hat das nicht wirklich so nett erzählt, dass sie sexuell hocherregt wird, wenn sie dir die Härchen auszupft. Ja. Und hatte so eine Sorge, dass du sagst, Mensch, das ist pervers. Nein, um Gottes Willen. Als sie mir das gesagt hat, habe ich gesagt, du, das habe ich schon gewusst. Das war mir ganz klar, dass ich das unheimlich antörnt. Ist das wirklich wahr? Ja, ehrlich. Und das macht ja auch gar nichts aus. Nee, das macht mich auch unheimlich an. Ich finde das echt. Es macht dich auch an? Ja. Das ist ja toll. Ich dachte, du hättest es einfach jetzt aus Liebe gesagt, na okay, mach mal. Ja, erst schon, ne? Aber dann muss ich ehrlich sagen, doch, das hat mich dann auch total angemacht. Und vor allem, weil wir da immer einen schönen Sex danach hatten. Ja. Also es ging um die Härchen, über die Augenbrauenhärchen. Über die Augenbrauen. Aber wir gingen dann auch mehrere Etagen tiefer, ne? Ganz genau, auch in den Intimbereich. Ja. Hm? Und du bist nicht aus allen Wolken gefallen. Sie hat dich so dargestellt. Ich hatte den Eindruck, oh, ich denke, die Ruth, die wird wahrscheinlich ganz sauer sein. Und nee, um Gottes Willen, nein. Also ehrlich, ich habe sofort gesagt, nö, du, warum? Warum soll ich sauer sein? Ich weiß doch, habe ich doch geahnt. Erotischen Wunsch. Ja, oh ja, und dann habe ich hier nämlich meinen erotischen Wunsch auch erzählt, was ich mal gerne möchte. Ja, jetzt aber raus mit der Sprache. Ja, also wir haben uns jetzt so ein Laken bestellt, so ein Latexlaken. Ja, ein Laken. Ja, fürs Bett ist das. Ja. Wenn man sich zum Beispiel einölt oder so. Ja. Und wenn wir die Dolly zum Beispiel einölen, dass das ganze Öl nicht auf die Matratze geht. Wir müssen, gut, ich muss nochmal eben den Leuten erklären, die am Montag nicht dabei waren. Dolly ist eine aufblasbare Puppe, ne? Eine, genau. So eine Sexpuppe, ne? Ganz genau. Die habt ihr beiden euch für als Sonderangebot gegönnt, ne? Und Dolly hat Haare lassen müssen, ihr habt ihr die Haare abgeschnitten. Ja, ganz genau. Ihr treibt keine direkten sexuellen Spielchen mit Dolly, aber ihr ölt sie ein, ne? Ja. Weil ihr so sehr auf diesen Geruch steht, ne? Von, genau, von Gummi und so. Ja. So, das ist vor. Ja, und das jetzt haben wir uns so einen Laken bestellt, mhm, fürs Bett, mhm, damit das Öl nicht in die Matratze geht. Und dann habe ich ihr gesagt, du, weißt du was, ich schon mal gerne machen möchte, das wäre, ich möchte dich einmal total mit Mehl bestreuen. Mhm. Und dann Latexhandschuhe anziehen. Ja. Und dich dann da wirklich so richtig mit, kann man sagen, einmassieren, ne? Mit dem Mehl. Mit dem Mehl, ja. Und auch noch Öl? Nee, Öl nicht. Das nicht. Aber, nee, das nicht. Nee, aber mit dem Mehl, ne? Mit dem Mehl. Mhm. Ja, weil das ist, wenn man das zwischen den Fingern hat und mit dem Latex, das ist ein total erotisches. Wie kommst du denn auf so eine Idee, Rote? Du bist nicht Bäckerin, ne? Nee, ich bin nicht Bäckerin, nein. Weiß ich auch nicht, dass ich. Ich meine, da muss man erstmal drauf. Da muss man erstmal draufkommen, auf Mehl einmassieren, so. Hm? Wäre ich nie drauf gekommen. Das musst du mal ausprobieren. Musst du mal Mehl zwischen den Latex anschauen. Das ist. Ja, ich hoffe, dass ihr euch jetzt schon ein paar Kilo Mehl gekauft habt. Ja, doch, wir wollen das machen. Nur wir warten jetzt noch auf das Laken und dann werden wir das machen. Auf das Laken, genau. Ja, das ist ja, richtig. Ja. Obwohl ihr ja für diese Mehlaktion gar keinen Laken braucht, ne? Das kann man ja auch noch mal. Dann besser, dann kann man das besser dann absaugen, ne? Das ist klar. Man muss auch immer praktisch denken dabei, ne? Ganz genau. Gib mir doch mal eben die Karte nochmal, Ruth. Ja, gebe ich dir, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Also Kathi, ist doch, die Welt ist doch wieder heil und wunderbar, ne? Ja, super. Ist dir denn nicht ein Stein vom Herzen gefallen, dass Ruth das auch schön, sogar erotisch findet? Nicht nur, dass sie es hinnimmt, sondern dass sie das auch erotisch findet? Ja, ich habe vor allen Dingen mich auch erstmal gewundert, dass sie sofort gleich sagte, ja und schön, und dann sagt so, dass es ihr eben auch unheimlich gefällt. Da war ich auch mal voll happy. Und du warst so skeptisch, ne? Ja, klar. Und vor allem war ich ja jetzt auch so froh, dass endlich auch Rima jetzt was gesagt hat, dass sie einen erotischen Wunsch hat. Genau. Wie stehst du denn zu der Mehlaktion? Da finde ich interessant. Ja, machen wir das. Immer was Neues. Ich habe mich echt gefreut, dass sie auch mal was sagt. Ja. Ich habe gesagt, dass meistens nur ich dann was sage oder eine Einfälle habe. Und dann, ja, mehr Erfahrung. Schon, aber trotzdem. Also ich habe mich echt gefreut, dass sie jetzt endlich auch mal... Also ist jetzt so richtig was in die Gänge gekommen, ne? Ja. Also Dolly hat ja weite, große Wogen geschlagen hier bei uns. Viel wurde darüber gesprochen noch. Ja. Wie ist denn das? Wollt ihr denn Dolly auch mit einbauen dann in diese Mehlmassieraktion? Oh, das wissen wir noch gar nicht. Nee, das geht ja auch nicht. Das fällt ja von Dolly runter, ne? Dolly ist ja auch Plastik. Ja, vor allen Dingen. Das fällt ja da ab. Ja, aber man könnte die zum Beispiel vorher einölen, die Puppe. Zum Beispiel. Man könnte sie einölen und dann könnte man sie mit Mehl bestreuen. Kathi, ich muss dir sagen, ich habe einen ganz pfiffigen Mitarbeiter, der heißt Jan hier im Hintergrund. Ne? Ja. Und der hat mich dann gefragt am Montag nach der Sendung, wieso kaufen die sich denn keinen aufblasbaren Mann? Nee. Und da habe ich gesagt, na, weil das Lesben sind, das wollen die mit einem aufblasbaren Mann. Aber ich stelle die Frage dennoch an dich. Wäre das nicht vielleicht auch noch was, ein aufblasbarer Mann? Nee. Überhaupt nichts. Nee. Da haben wir kein nicht erotisches bei, weil wir überhaupt nicht von Männern halten, von daher. So habe ich mir das auch gleich gedacht, Da ist so ein Auflasser aus Mädels schon ein bisschen besser, ne? Ja. Also, das war jetzt eine Anregung, glaube ich, für viele, viele draußen im weiten Lande. Ich glaube, dass der Verkauf von Mehl morgen bei Aldi ganz nach oben geht, ne? ganz nach oben, weil alle morgen Abend sich einmehlen und mal versuchen, ob das auch was für sie ist. Ja. Ich finde es sehr nett, nochmal mit euch gesprochen, oder mit dir nochmal gesprochen zu haben, mit Ruth gesprochen zu haben. Mhm. Und ich wollte mich nochmal bei dem ganzen Team bedanken, dass sie unheimlich nett sind. Ja. Und weil wir zwei auch so nett sind, darf ich jetzt Jana Bär grüßen. Ist schon geschehen, okay. ist auch nicht so schlimm. Okay. Euch beiden alles Gute, alles Liebe. Ja, euch auch. Dankeschön, tschüss. Okay. Tschüss. Mann, oh Mann, 1.37 Uhr und 50 Sekunden, jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Jetzt habe ich mein Mikrofon hier ausgeschaltet. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Was wir heute schon gehört haben. Extruder, Sex mit dem Extruder, Sex mit Mehl. Jetzt bin ich gespannt auf Kai. Kai ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Kai. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Ja, es geht um ein Problem bei mir, das ich eigentlich seit 7 Jahren mit mir herumschleppe. Hm? Woran allerdings jetzt die Beziehung mit meiner Freundin, die 10 Monate bestand, gescheitert ist. Und zwar letzten Endes scheiterte es daran, dass ich Sex über die Webcam mit dem anderen Geschlecht hatte. Mhm. Ja. Also Sex über die Webcam. Das heißt, du hast zu Hause so ein kleines Ei stehen. Das sind ja so kleine so Kugeln, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Aber vorher war das so, dass ich eben über meinem Computer eine Art Kamera, eine kleine Kamera installiert hatte. Mhm. Und dann eben über den Computer bzw. über entsprechende Server versucht hatte, Kontakt aufzunehmen mit dem weiblichen Geschlecht. Mit irgendwelchen anderen fremden Frauen, die auch so eine Kamera haben. Genau, richtig. Und dann kann man das irgendwie so zusammenschalten. Richtig, und also das wird dann per Computer dann irgendwie gelinkt oder geroutet, wie man das ausspricht. Und das bedeutet, auf deinem Monitor erscheint dann das Gegenüber, also die Frau. Genau. Und die Frau kann dich auf ihrem Monitor sehen. Richtig, genau. Und sofern sie das wünscht und sofern eben das Ganze dann auch funktioniert, sofern es die Technik zulässt, was manchmal oder sehr oft eigentlich nicht der Fall ist. Dann. So, und dann sieht man sich gegenseitig auf dem Monitor. Was macht man dann? Ja, das kommt dann eben ganz drauf an, wie im wahren Leben auch, ob da Sympathie eben vorhanden ist oder nicht. Je nachdem, wie man eben, ob man jetzt sehr, sehr krankhaft an die Sache rangeht und gleich seinen Schwanz irgendwie herausholt. Oder ob man eben auch von Natura her eher so ist, dass man eben erstmal das Gespräch haben möchte. Ach so. Um dann eventuell dann ja bei Gefallen loszulegen. Zeigt man sich die Gesichter gegenseitig auch oder schneidet die Kamera das irgendwie oben ab? Ja, wie gesagt, also es kommt halt drauf an, wie man eben vorher schon von vornherein geprobt ist. Wie machst du das? Hast du es gemacht? Mit Gesicht oder ohne Gesicht? Immer mit Gesicht, ohne irgendwelche Hintergedanken, weil ich der Meinung war, erst möchte ich gerne einen schönen Chat haben und ja. Ach so, und dabei chattet man dann, man schreibt sich gegenseitig Botschaften und unterhält sich quasi dann per Computer. Man unterhält sich im Grunde genommen per Computer. Und im heftigsten Fall sieht es so aus, dass man dann da, dass jeder onanierend vor der Kamera sitzt, oder wie? Ja, im Grunde ist es so, also um es mal jetzt ganz krass auszudrücken, sobald man irgendwie eine Frau also erkennbar irgendwie dort als Namen stehen hat, dass man jetzt eine Frau wäre, oder dass man eine Frau ist, je nachdem, wird man ohne Ende angeklingelt von irgendwelchen notgeilen Säcken und die sich dann sofort mit der Webcam einschalten und dann eben ihren Schwanz in die Kamera. Verstehe. So, das war jetzt die Vorgeschichte. Du warst mit deiner Freundin 10 Monate zusammen. Richtig. Und die Sache ist deshalb kaputt gegangen. Die Sache ist aus dem Grunde kaputt gegangen, weil sie hatte hier diese Kamera zwar entdeckt, während wir zusammen waren und hatte mich auch darauf angesprochen, was ich denn damit mache. Nur ich bin eben nicht so ins Detail gegangen. Ich habe sozusagen ihr Angebot, mich darüber auszulassen, eben nicht angenommen, sondern ich habe es ihr verheimlicht, beziehungsweise es war mir zu peinlich, um ihr zu sagen, du, ich mache das manchmal 5-6 Stunden lang oder sogar noch länger, nur um eben letzten Endes die Befriedigung zu erlangen, um dann auflegen zu können und zu sagen, scheiße, was habe ich jetzt hier wieder gemacht? Also das heißt, du hast während der Zeit, während du mit deiner Freundin zusammen warst, das auch sehr oft gemacht. Du bist ja also virtuell fremdgegangen. Genau, richtig. In Cyber-Raum irgendwie. Ja. Aber sie hat es dann doch rausgekriegt. Ja, sie hat in dem Sinne halt herausbekommen, weil sie sich eben darüber Gedanken gemacht hat, wie eben, sie durfte auch meinen Computer benutzen, da hatte ich eben nichts dagegen, und wie eben einige Namen irgendwie da zustande kommen. Und ja, das ist halt auf eine bestimmte Art und Weise geschehen, aber das ist auch nicht das Ding, sondern es ist halt einfach für mich jetzt leider so, dass sie aufgrund dessen eben jetzt Schluss gemacht hat, weil sie eben nicht damit fertig wird, dass ich sie 10 Monate lang sozusagen betrogen und belogen habe. Jetzt aber was dagegen unternehmen möchte, sprich, ich habe den Computer abgeschafft. Ach so. Und gehe jetzt auch, also ich möchte auf jeden Fall in eine Therapie gehen. Deshalb? Weil, ja, unter anderem, weil ich eben, sagen wir mal, krankhaft davor gesessen habe, an manchen Abenden echt 6-8 Stunden lang. Und eben erst dann davon loskommen konnte, sobald ich eben gemerkt hatte, aha, da ist eine hübsche Frau jetzt auf der gegenüberliegenden Seite und da werde ich jetzt sozusagen meine Befriedigung los. Ja, aber du bist ja eben nicht losgekommen, dann hast du erst richtig losgelegt. Ja, das Thema war halt, dass ich eben diesen sexuellen Höhepunkt irgendwie erleben musste. Ach so, solange bliebst du dann vor dem Computer hängen. Verstehe. Genau, richtig. Mhm. Das geht seit 7 Jahren so? Das Problem ist, ich hatte das vorher ausgelebt über diese 090er Nummern. Ach so. Und über diese, erfuhr denn eine Steigerung durch dieses Cam-to-Cam? Nein, also meines Erachtens ist die Steigerung zum Glück so nicht eingetreten, sondern ich habe mir eben vorgemacht, dass ich eben durch diese Webcam A preiswerter das Ganze chatten kann und B, dass es auch unproblematischer geht, weil ich eben diese Frauen nicht live sozusagen treffen musste und somit meines Erachtens auch meine Freundin eben nie betrogen habe. Ja, weißt du, es ist ja ein ganz abstrakter Raum irgendwo, ne? Es ist ja, es ist nicht wirklich real, aber dennoch ist die Beziehung jetzt kaputt gegangen. Ja, genau. Du leidest aber nicht so sehr daran, dass die Beziehung kaputt gegangen ist. Doch sehr. Aber ich meine, das ist ja schon ein erstaunlicher Schritt, dass du deinen Computer weggeschaltet hast. Ja, das Problem ist einfach... Und deshalb sogar in eine Therapie gehen willst. Das heißt, da ist ein ganz starkes Suchtverhalten doch zu finden, oder? Wenn man das so sehen möchte, also ich hatte ja vorher über diese 0190er-Nummern, hatte ich Unmengen von Geld bereits hinausgeballert und dachte eben über den Computer, obwohl ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe. Kostet das denn auch was mit so diese Cam zu Cam? Ach Quatsch, nein, das sind nur diese Online-Kosten. Das sind nur die Online-Kosten. Und wenn man dann eine Flatrate hat, ist das eh egal. Ja. War denn deiner Freundin, war da keine Gesprächsbasis zu finden, indem du ihr das vielleicht klar gemacht hast, klar hättest machen können, dass es nichts Reales ist und jetzt vor allen Dingen, nachdem du den Computer sogar abgeschaltet hast, war da nichts zu retten? Sicher, also Gesprächsbasis war und ist immer vorhanden. Nur das Thema ist halt, der Betrug, und da stimme ich mit dir eben überein, findet im Kopf statt. Und das Thema für mich ist halt, sie sieht es halt nicht, dass ich auf jeden Fall was dagegen tun möchte und auch... Aber du tust doch jetzt was dagegen. Bitte? Du tust doch jetzt was dagegen. Ja, ich bin gewillt, jetzt in eine Therapie zu gehen und so weiter, nur ich habe halt das Gefühl, das reicht ihr eben nicht, weil ich sie eben diese 10 Monate lang ihr vorenthalten habe. Aber war denn der Sex innerhalb dieser oder während dieser 10 Monate nicht so dolle mit deiner Freundin, dass du das hast? Völliger Unsinn. Nein, der Sex war ideal. Das war Aber warum hast du dir dann auch noch diesen anderen Sex geholt? Ja, das ist eben die Frage für mich, die ich eben auch für mich persönlich eben klären will. So, jetzt gehst du in eine Therapie. Ja. Hast du denn die Hoffnung, dass vielleicht nach einer gewissen Zeit du nochmal eine Chance kriegst von deiner Freundin? Die Hoffnung. Mhm. Ja, also momentan auf jeden Fall. Die hast du auf jeden Fall. Ja, also, vielleicht, wenn du das jetzt ernsthaft beweist, dass du da rangehst und das auch durchziehst, vielleicht beeindruckt sie das. Nehme ich deinen Anruf auch so ein bisschen als Warnung an andere auf, dass man sich da vielleicht nicht zu sehr in so eine Welt hineinziehen lassen soll? Sagen wir es mal so, sofern man irgendwie merkt, dass man eben seinen Freunden bzw. Freundinnen, je nachdem, eben nicht mehr die Zeit lässt, sich einander treffen zu können, ist das durchaus der Fall. Es gibt ja auch das Problem, dass eben viele Leute, also besonders junge Leute, vor dem Computer sitzen und einfach nur chatten die ganze Zeit, weil sie eben den Sinn für die Realität nach einer gewissen Zeit verlieren. Ja, großes Problem, was sich ja immer größer wird. Je mehr Leute Computer haben, je mehr Leute sich mit dem Internet auskennen. Ja, deswegen ist für mich eben der erste Schritt jetzt gewesen, den Computer abzuschaffen. Und mich erstmal jetzt darauf zu konzentrieren, dass ich wieder mehr für mich persönlich mache. Also finde ich sehr, sehr bemerkenswert und sehr erstaunlich. Ja. Können wir dir, da kann dir mein Psychologe vielleicht noch ein bisschen zur Seite stehen, nur ein paar Tipps geben, wie du deine Therapie da einfädelst und wie man das also macht. Möchtest? Ja, das wäre richtig klasse. Wunderbar, dann leg du auf und wir, das heißt Peter, ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Thorsten ist da. Thorsten ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Thorsten. Guten Morgen. Eigentlich hatten wir ausgemacht, dass mein Name geändert werden sollte. Aber das tut mir leid, da kann ich jetzt nichts für. Will ich auch gar nicht sagen. Ja. So, mein Thema. Ich bin ungefähr seit 3 Jahren positiv. Mhm. Mir ging es bis dahin finanziell sehr gut. Ich habe mehrere Firmen geleitet und wo ich dann erfahren habe, ist alles so durch mich durchgeraffelt. Mhm. Mein Geld, meine Bekanntschaften, mir war eigentlich alles wurscht. Wie hast du es erfahren? Hast du einfach so einen Test gemacht oder gab es Angst? Ich war früher stockheterosexuell und habe vor ein paar Jahren angefangen, was mit Männern zu machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal langsam uns einen Test machen lassen. Und bei dem Test kam dann das Kuriosum raus, was mir unerklärlich ist, was, glaube ich, aber jeder sagt, der das so einen Test mal machen lässt und wo dann positiv ist, dass ich eigentlich alles verhütet gemacht habe. Nein, ich kenne schon Leute, die genau wissen, wo sie es sich geholt haben oder wo es passiert ist. Weil sie es ungefähr eingrenzen können. Du kannst es nicht. Nein. Du weißt nicht, wo. Und es ist ganz abgesichert alles. Es ist, auf jeden Fall bist du positiv. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich bin auch in Behandlung. Mhm. Also meine Helferzellen liegen aber noch jenseits von Gut und Böse. Also die sind so um die 800, mal sind sie 700, ja. Mal sind sie mal 600. Aber so im Schnitt habe ich so einen 700er Schnitt. Thorsten, ist es denn vielleicht möglich, dass du dir das eingefangen hast, sogar vor deiner bisexuellen Zeit, von einer Frau? Wäre auch denkbar. Wäre theoretisch auch denkbar, glaube ich aber nicht. Mhm. Weil ich davor, ich sag mal, eher zu Frauen Kontakt hatte, die, man kann sowas nie ausschließen. Nee, man kann sich ausschließen. Ich glaube, dass es in der Zeit passiert ist, wo ich dann halt mit Männern angefangen habe. So, ob du weißt, jetzt durch ungesiedelten Sex gekommen ist oder nicht, obwohl ich mir einbilde, dass das meistens oder zu 99% verhüteter Sex war, mit den ich betrieben habe. Ja, 99%. 1% ist es dann. Genau. Also jetzt weißt du das seit 3 Jahren. Und seit 3 Jahren ist jetzt dein ganzes Leben ganz anders als vorher. Alles ist anders geworden und auch vielleicht Dinge zusammengebrochen. Alles zusammengebrochen. Alles zusammengebrochen. Alles. Du gehst deinem Wohl. Sozialhilfe. Und du warst vorher ein wohlhabender Mann. Mir ging es sehr gut, ja. Mhm. Du sagst, du hast mehrere Firmen geleitet und musst ja auch Kohle gehabt haben. Ich habe viel Geld gehabt, ja. Wie ist oder das, ich sag mal, ich habe großen Umsatz gehabt. Wie ist das zu erklären? Ist das eine Folge der psychischen Erschütterung, die damit verbunden war, als du es erfahren hast? Also wo ich mit dem Resultat konfrontiert wurde, dass ich halt HIV-positiv bin, habe ich gedacht, morgen geht's zu Ende. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jemand nachvollziehen kann. Ich habe in meinem eigenen Geschäft gesessen und wusste nicht mehr, was ich tat. Mhm. Und das Problem. Was ich gerade gefragt habe, da hast du nicht drauf geantwortet, es ist irgendwie untergegangen. War das so ein Routinetest, den du hast machen lassen? Oder nein, gab es Anzeichen? Ganz bewusst, weil ich habe gedacht, wenn man jetzt mit jemand länger zusammen ist, finde ich das einfach nur fair, da irgendwie einen Test machen zu lassen. Mhm. Und wenn man gerade in einer homosexuellen Freundschaft zusammen ist, habe ich halt gedacht, jetzt müssen wir das machen lassen. Wer weiß, was der andere gemacht hat und wer weiß, was in meiner Zukunft in den 3 Jahren passiert ist. Das heißt, damals hattest du eine feste Beziehung? Ja, 5 Jahre lang. Ja, ist die Beziehung bestehen geblieben danach? Nein. Nein. Dein Freund war nicht positiv? Auch. Auch. Und warum habt ihr euch getrennt danach oder unmittelbar vielleicht sogar danach? Uff, der hat dann Kokain genommen und so mehrere Sachen, denen ich mich nicht anschließen konnte. Mhm. Mhm. Bist du heute ein einsamer Mann? Ja. Hast du überhaupt noch Kontakte, auch sexuelle Kontakte zu anderen Menschen? Also ich sag mal seit bestimmt 1,5 Jahren nicht mehr, aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich bin so ein Freischaltner, der jetzt ohne Gummi irgendwas macht. Also bei mir war dann ausschließlich, nachdem ich jetzt wusste, dass ich versucht habe, ausschließlich mit Verhütungsmitteln zu arbeiten. Mhm. Nun gibt es ja viele, viele HIV-Positive, die sich damit arrangiert haben und die durchaus ein normales Leben weiterführen oder auch erfolgreich in ihren Berufen sind. Erklärst du dir das, dass es bei dir so einen Einbruch gab? Ja, wie erklärt man das? Das ist eine gute Frage. Da könnte man eine Gegenfrage zu stellen. Aber es ist halt so, dass manche Menschen damit fertig werden und manche nicht. Mhm. Und ich bin halt in dem Augenblick nicht damit fertig geworden. Mhm. Also ich habe mehrere Wohnungen in Deutschland gehabt. Ich habe einen Chauffeur gehabt. Ein Leben geführt in meinem Alter, darf man nicht vergessen, da war ich 27. Mhm. Das können manche Leute sich gar nicht vorstellen, wie ich gelebt habe. Mhm. Und dann ist alles so durch die Hände gerasselt. Mhm. Ich bin dahin gefahren und dahin gefahren. Das hat halt ein Vermögen gekostet, wo ich überall war. Und mein Lebensstil auch. Also du kannst... Bitte? Du kannst es nicht so für dich so psychologisch erklären, warum... es dann nach einer gewissen Zeit nicht so, doch wieder so eine Situation gab, wo du dich hast selbst auffangen können. Du hast dich ja nicht auffangen können, bis heute nicht, ne? Ja, na gut, ich habe immer probiert, mich aufzufangen, mhm. weil ich bin Arbeit nicht scheu. ich habe früher viel gearbeitet, auch gerne gearbeitet. Aber das Problem liegt dann halt einfach nur daran, dass du dann immer jeden Tag wieder mit der gleichen Frage konfrontiert wirst, wie lange machst du noch, obwohl deine Helferzellen sehr gut sind, um meine Ärzte zu besagen, das ist zwar alles hervorragend, ich war früher privat versichert und dadurch, dass ich jetzt so abgesunken bin, lebe ich im Moment von der Sozialhilfe und beziehungsweise unterstützt mich auch das Sozialamt mit meiner Krankenversicherung. Aber dir geht es so, so körperlich geht es dir sogar ganz, ganz okay zurzeit. Körperlich geht es mir relativ gut. Also wenn Sie mich sehen würden, wäre ich das Doppelte von Ihnen. Ja. Du sollst mich duzen, ich duze dich ja auch ganz. Ich bin das Doppelte von dir. Thorsten, hast du denn irgendwie Kontakt zu anderen HIV-Positiven oder mit der AIDS-Hilfe irgendwie Kontakt gehabt schon? Also die AIDS-Hilfe hat mich einmal aus einer ganz großen Misere rausgezogen. Ich sage jetzt nicht aus welcher Stadt, aber die haben mir doch sehr zur Seite gestanden. Mhm. Und ich habe gestern probiert, weil ich gar nicht mehr wusste, wie es ging, mich mit Tabletten und Alkohol in Schlussstrich zu ziehen. Das hat aber leider nicht geklappt, leider oder vielleicht auch Gott sei Dank. Also so schlecht geht es dir im Moment schon, dass du gestern einen Selbsttötungsversuch unternommen hast. Ja. Ja. Hast du gar keine Hoffnung oder keine Perspektive? Was heißt Perspektive, wenn man mit 570 Mark leben muss? Mhm. Gut, aber du hast ja gesagt, du hast ja gerade von deiner Vergangenheit erzählt, was in dir steckt und was du alles geleistet hast. Dann bewerb dich mal damit. Irgendwo. Mhm. Weil wenn du dich irgendwo bewerbst, fragen sie nach deinem Krankheitsbild und du wirst ja nicht lügen. Mhm. Mhm. Aber ich habe es gerade auch so verstanden, dass du selbstständig warst, oder habe ich das bisschen? Ja. Also der Hintergrund meiner Frage ist jetzt nur, dass ich dachte, dass das ist ein Typ, der mal sehr aktiv war und der richtig was geschaffen hat. Ja. Da steckt also viel, letztendlich viel Energie in dir und sehr viel Know-how auch, wie man sich aufbaut, ein Leben aufbaut. Das kann doch nicht alles weg sein. Na, irgendwann ist das Know-how oder dieses Lebensgefühl auch mal auf den Nullpunkt angereicht. Das glaube ich. Und gestern war der Nullpunkt da. Mhm. Hast du denn im Moment irgendeine Betreuung um dich herum? Hast du einen Menschen, zwei Menschen, mit denen ein, du... Ja. Ein, ja. Mhm. Du hast aber keine psychologische Unterstützung. Nee, psychologische Unterstützung habe ich soweit nicht. Warum nicht? Ja, warum nicht? Also, ich war einmal vom 23. Dezember bis zum 16. Januar in der Psychiatrie, wo ich mich jetzt erstmal umbringen wollte. Mhm. Da hatte ich jemand, aber die haben dann immer nur so gesagt, ja, hier sind nur eigentlich nur so stark suizidgefährdete Menschen, wenn ich mich mal so ausdrücken soll. Thorsten. Und die haben einfach nur durch ihre finanziellen Probleme ihr Suizidversuch gestartet. Und die wussten gar nicht so richtig, was mit mir anzufangen, weil ich denen gesagt habe, ich habe jetzt ungefähr 2 Millionen Mark Schulden. Lass mich mal kurz noch fragen. Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Ich stelle jetzt eine klare Frage zu dem Selbstmordversuch. Du willst dich, du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr, weil du vor dieser unter Umständen tödlichen Krankheit so große Angst hast und Angst hast vor dem, was auf dich dazukommen könnte. Das ist es. Unter anderem, ja. Unter anderem, dass ich noch Privatschulden bei anderen Leuten habe, bei denen ich in der Pflicht stehe. Also das kommt auch noch hinzu, die Schulden. Die Schulden sind sehr hoch. Ja. Kannst du die Zahl genau sagen? Was habe ich ungefähr noch an Verbindlichkeiten, die jetzt momentan zur Debatte stehen, sind noch ungefähr 1,1 Millionen. Mhm. Das hört sich jetzt zwar immens an und könnte auch Grimms Märchen heißen, aber das ist wirklich so. Mhm. Ja, ich glaube es dir. So, da sind also zwei ganz große Bereiche, die dich ungeheuer unter Druck setzen. Ich glaube, dass du dringend, aber ich ganz, ganz dringend eine psychologische Hilfe brauchst, Thorsten. Ganz dringend. Dass du das alleine überhaupt nicht bewältigst. Die psychologische Hilfe kann dir auf jeden Fall, was die Krankheit anbelangt, kann dir helfen, damit zu leben und damit auch positiv zu leben. Ich habe hier schon mit so vielen Menschen gesprochen, die viel schlimmer dran waren, als du es jetzt bist, was das Krankheitsbild angeht. Und die aus ihrem Leben noch was gemacht haben und sehr, sehr positiv nach vorne geguckt haben. Was die andere Sache angeht, das ist nun noch komplizierter und muss sicher noch von anderen Fachleuten irgendwie behandelt werden oder brauchst du einen Ratschlag. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt ein paar Worte redest. Machst du das? Ja. Das ist Peter. Der ruft dich jetzt gleich an. Du legst bitte auf. Ja. Und dann habt ihr beide jetzt genügend Zeit noch zu beratschlagen, was zu tun ist. Alles Gute von Herzen, Thorsten. Alles klar. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger, morgen sind wir wieder da. Ich wünsche eine schöne gute Nacht. Ciao.